Heute mit dem Tobi. Ja, hallo. Und mit dem Martin. Ja, wieder zu zweit, aber andere zwei Nasen. Mhm. Ich bin zurück aus Portland, war dort auf der XOXO und dafür fehlt heute der Marcel. Ja, und nachdem der Marcel fehlt, haben wir auch selber einen Zahlenfakt raussuchen müssen. Ach ja, ja. Ganz unprofessionell. Wir als Zahlenfakt-Amateure. Ja, und das ist die Nummer 225, so wie die heutige Folgennummer. Die DB-Baureihe 225 der Deutschen Bahn ist eine vierachsige Diesellok-Baureihe. Ah. Die Lokomotiven gehören zu DB Schenker Rail Deutschland und werden im Güterverkehr eingesetzt. Das sind diese hässlichen, achteckigen, runden, ach, roten, ja, Dinger, die man überall, also zumindest in München, überall durchfahren sieht. Stimmt, stimmt. Kennt man. Ja. Kann man mal googeln, Google Image Search, macht da auch gleich viele Fotos. Ja. Da steht auf der Seite immer so Railion drauf und ich lese immer Lion. Aber ja, nach Snow Lion, dann nach Mountain Lion, dann Ray Lion. Genau. Da sind wir auch schon beim guten Überleitungsthema, weil es gibt neue Betriebssystemversionen. Snow Lion ja nicht und El Capitan ja auch erst Ende September, glaube ich. Aber iOS 9 ist jetzt da. Juhu. Juhu. Ja. Man freut sich nicht mehr so wirklich als Entwickler, weil A, man hat schon unter den ganzen Betas gelitten und B, leidet man dann unter Support und was jetzt alles schiefgegangen ist beim Launch. Oi. Ja. Aber iOS 9 ist total groß eigentlich. Ja. Also das erste, was mir ins Auge gestochen ist, nachdem sie den Shift-Key auf der Tastatur kaputt gemacht haben und ihn unwiederbringlich kaputt lassen, haben sie wenigstens den Rest der Tastatur gefixt, sodass man jetzt an den Buchstaben selbst sieht, ob man große oder kleine Buchstaben tippt. Genau, also sie haben sich tatsächlich dazu durchgerungen, die Buchstaben nicht immer in Caps anzuzeigen, sondern wenn du ein kleines G drückst, dann ist auf der Taste auch ein kleines G und wenn du ein großes G schreibst, ist da auch ein großes G. Ich denke, das haben sie vorher nicht gemacht aus ästhetischen Gründen, weil das sieht halt schon ein bisschen weniger gut aus, ja, wenn da Kleinbuchstaben auf der Tastatur sind oder zumindest ungewohnt. Aber das war wohl jetzt die einzige Lösung für dieses Problem. Kaputten Shift-Key. Ja. Ja, schade, aber schön. Ja, schön, dass man wieder weiß, was man tippt, in der Tat. Ja. Was ist dir sonst so aufgefallen bei iOS? Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich schon so lange die Beta drauf habe, dass ich gar nicht mehr weiß, was neu ist. Ja, ich muss dazu gestehen, meine Erfahrungen sind nur, was ich von Lisa abgeguckt habe, weil ich habe gelesen, man soll unbedingt vorher ein Backup machen. Ja. Und das steht bei mir noch aus. Das heißt, ich habe mich nicht getraut, iOS 9 drauf zu installieren. Verstehe. Was natürlich groß ist, sind die Content-Filter für Safari oder für Web-Views. Das ist, glaube ich, auch das einzige Feature, das für mich jetzt auch wirklich neu ist, weil ich halt vorher noch in keiner Beta von irgendeinem Dings-Filter war. Und deswegen ist das in der Tat auch was ich jetzt zum ersten Mal gestern ausprobiert habe. Auf meinem iPad, weil mein iPhone gerade kaputt ist. Aber dazu mehr später. Und ich muss sagen, Content-Blocker sind in der Tat ein Segen. Ja, also zumindest jetzt aus Benutzersicht, weil sie das Surfen im Web schon wesentlich beschleunigen. Mhm. Ja, ich habe so ein bisschen die Diskussion durch Twitter gehen sehen, die natürlich auch wenn die Leute keine Werbeeinnahmen mehr haben, wovon sollen sie dann leben und sterben dann Zeitungen auch im Internet und so weiter. Ich fand Steve Strezzers Kommentar dazu ganz passend. Der hat gemeint, klar ist das alles irgendwie berechtigt, dass man auch Geld verdienen will, aber niemand hat gesagt, dass vier verschiedene App-Provider auf einer Seite sein müssen und mein iPhone als Bandbreitenbuffet verwenden. Mhm. Und das fand ich sehr passend, weil das ist so die komplette Experience wird einfach nur schäbig und kaputt. Und dass man da technisch was dagegen macht, ist irgendwie verständlich. Also ich finde so Content-Filter als finde ich uneingeschränkt gut. Es ist eine Diskussion mit sehr vielen Ebenen. Also einerseits hast du halt die Ebene von Benutzern, wo du so klar siehst, ja, ich kriege hier irgendwie, wenn ich diese News-Seite aufrufe, kriege ich irgendwie 20 Tracker und irgendwie ebenso viele Ad-Provider, die mir da in JavaScript reinladen, dass mein Telefon langsam macht und nichts Brauchbares für mich, Anführungszeichen, tut. Auf der anderen Seite hast du natürlich die Leute, die irgendwie versuchen, Journalisten zu bezahlen und irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Insofern ist das dann wieder die andere Frage, so wie finanziert man irgendwie Journalismus im Netz? Mhm. Die lange ungelöste Frage, die jetzt schon wieder mal aufgeworfen wird. Ich finde es auch lustig, dass dieses Telefon das alles jetzt nochmal triggert, also dass es jetzt auf iOS auch geht. Man hat so ein bisschen das Gefühl, als wäre es jetzt das erste Mal, dass man Banner filtern kann, aber irgendwie ist das ja nicht so. Also zumindest am Computer geht es schon lange und unter Android auch. Aber iOS ist da wohl doch noch mal so ein Schmerzpunkt. Und die andere Schicht, die da noch drin ist, ist natürlich auch, dass Apple das schon auch aus Eigennutz einbaut, weil damit kann man natürlich Google so ein bisschen den Revenue-Stream abgraben. Und wenn du dir dagegen die News-App anguckst, die ja auch neu ist in iOS 9, derzeit allerdings nur für Telefone, die als Region US eingestellt haben, dann gibt's da auch Ads und die kann man nicht filtern. Ach, Ja. Seufz. Ja, die sind natürlich dann total gut und nicht so viel JavaScript und bla, aber also Anführungszeichen, das war jetzt leicht ironisch, ja, es ist halt schon ganz klar irgendwie so eine Positionierung auch im Markt von Apple zu sagen, so den ganzen Web-Content kannst du filtern und hier in unserer News-App, da gibt's die guten karma-neutralen Werbeeinheiten, die sich irgendwie die Leute kaufen können. Ich weiß ja nicht. Seufz. Ja, es ist so ein bisschen das Wasserpredigen und Weinsaufen. Eine Sache, die mir spontan eingefallen ist, bei iOS 9 ist nämlich eine Sache neu. Das ist so eine, wir unterstützen das WLAN mit dem Funknetz, mit der Datenverbindung vom Handy. Ah, okay. Michael hat gemeint, seine Schwester hat gestern iOS 9 installiert und dann auf der Terrasse mit schlechtem WLAN gesurft und war wenige Stunden später gedrosselt. Ah. Weil das Phone sich halt immer wieder so ein bisschen aus dem LTE bedient hat, weil das WLAN zu langsam war. Das ist tief vergraben in den Netzwerk Statistiken, also diese Netzwerkinformationen, wo man sieht, wie viel Bandbreite, welche App benutzt. Sowas in der Art. Ich habe leider nicht nachgeguckt. Unter General Usage wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch. Jedenfalls, da ist, schaut euch das mal an, weil zumindest bei mir daheim ist das WLAN so langsam, dass der dann andauernd am LTE nuckeln würde. Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Ist per Default an. Also ich finde es an sich ein gutes Feature, weil man hat ja die Situation, wo das Telefon im WLAN denkt, es hätte Netz und es kommt aber nichts durchs WLAN durch. Aber wenn das dann natürlich dazu führt, dass du dann Daten verbrauchst, ohne dir dessen bewusst zu sein, dann ist natürlich besser, es abzuschalten. Ja, wo wir schon bei solchen Features sind, ein Ding, das mir jetzt in den letzten Monaten durchaus als sehr praktisch ins Auge gesprungen ist, ist der Low-Power-Mode. Das heißt, wenn du irgendwie unter 20% fällst mit deiner Batterie, dann fragt dich dein Telefon, möchtest du jetzt gerne den Low-Power-Mode aktivieren? Und dann kannst du den Knopf drücken und dann macht er halt so irgendwie weniger. Also irgendwie keine Background-App-Refreshes mehr, keine automatischen Downloads, Mail-Fetch irgendwie weniger oder gar nicht mehr. Solche Sachen, also möglichst viel Radio-Strom sparen sozusagen. Und das funktioniert gut. Also da kann man nochmal so ein Stündchen zusätzlich rausholen, glaube ich. Cool. Ja. Das ist so, das ist so das Zwischending zwischen Airplane-Mode anschalten, damit es lange hält, und dann noch so ein bisschen Konnektivität haben. Und das ist genau. Schön. Ja, und das ist halt irgendwie, wird dann auch angezeigt als gelbe Batterie. Also da ist dann eine Batterie oben nicht grün oder rot, sondern gelb. Mhm. Und ja, schaltet sich automatisch wieder aus, wenn du genug hochgeladen hast wieder. Ah, das ist schön. Ja, ein Feature, wo ich so ein bisschen zwiegeschalten bin, ist der Back-Button. Ich weiß nicht, ob der schon über den Weg gelaufen ist. Nee. Wenn du jetzt aus einer App eine andere App aufmachst, also meinetwegen, du bist in Mail und klickst auf einen Link und das geht Safari auf, dann hast du links oben in der Ecke so einen Back-to-Mail-Knopf. Okay. Finde ich an sich eine super Idee, weil hat man ja oft, dass man irgendwo reingeht und dann hat man vergessen, wo man vorher war und muss wieder zurück navigieren und dass es dafür einen Shortcut gibt, finde ich echt super. Das Problem ist allerdings, dass es halt genau da ist, wo dir deine Netzwerk Erreichbarkeit angezeigt wird sonst. Und du siehst halt nicht mehr, bist du im WLAN, bist du im LTE, wie viele Balken hast du? Das sind alles Informationen, die dadurch versteckt sind plötzlich. Mhm. Und das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich das eigentlich sehen wollte, weil genau dazu hatte ich diese App aufgemacht. Und ja, das ist so semi-schlau irgendwie. Mhm. Interessant finde ich noch zu bemerken, fällt mir auch gerade einer ein, der Suchscreen zur Linken des Homescreens ist wieder da. Nachdem die Suche ja auf in der Mitte des Bildschirms nach unten swipen gewandert ist, ist sie ihre Odyssee durch das OS, durch den Homescreen immer noch nicht abgeschlossen. Jetzt wohnt sie wieder links vom ersten Homescreen. Mhm. Ja, ich meine, man kann immer noch runterswipen und damit suchen. Ja. Und das schlägt. Was dann lustigerweise eine andere Suchansicht ist, wie die nach links swipen Suchansicht. Das schlägt so ein bisschen in die Kerbe. Da haben wir angefangen bei iOS 7 zu jammern, dass viele Features nur verständlich sind für Leute, die schon mit dem iPhone leben. Ja, das ist noch mehr unterschiedliche Arten, das Gleiche zu tun und durch irgendwelche Bewegungen Dinge auszulösen, die man vielleicht gar nicht wollte. Hm. Oh, ich bin da nicht glücklich. So dieses auf ein paar Quadratmillimetern Daumenbewegung hast du dann 5 verschiedene Features, die du alle nicht wolltest. Ja. Ja, also ich gebe dir da total recht. Ich muss allerdings sagen, diese Links-Suchansicht, die finde ich ganz praktisch. Mhm. Also aus mehreren Gesichtspunkten. Nämlich, da sind ja auch noch andere Sachen versteckt. Einerseits ist da dieses kontextsensitive Ding. Wenn du nach links swipest und es ist gerade Zeit, Kaffee zu trinken, dann ist da so ein Knopf für, zeig mir Orte, wo ich Kaffee trinken kann. und das funktioniert ganz gut, also schläulich. Muss man so aussehen. ist kontextsensitivitätstechnisch ganz gut. Also ich habe das auch im Urlaub auf Reisen gemerkt, dass es durchaus funktioniert mit, er hat so grob eine Ahnung, was man zu dieser Uhrzeit machen könnte und schlägt dann Dinge vor in diesem Quick-Sense-Kontext-Ding-Sie. Das andere, was ich gut finde, ist die News. Also da werden dir ja so Headlines angezeigt in der unteren Hälfte. Mhm. Und um mal so einen kurzen Überblick über was ist gerade Stand der Dinge zu bekommen, funktioniert das ganz gut. Mhm. Vorausgesetzt, man möchte halt mit einem US-zentrischen Fokus informiert werden. Ich weiß nicht, wie es in der Lokalisierung gelöst ist, aber ich habe mein Telefon ja auf Englisch und dementsprechend sind die News da auch Englisch. Also was ich bis jetzt mitgekriegt habe, ist, auf Deutsch gibt es noch keine News. Also okay. Die sind erst auf Englisch und ich weiß nicht, wann die auf Deutsch kommen sollen. Hm. Ja, das ist überhaupt so ein bisschen die Sache. Also sowohl die News-App als diese Kontext-News scheinen nur in Englisch verfügbar zu sein dementsprechend. Und da fragt man sich dann schon, mehr Priorität ist, irgendwie gleichzeitig zu launchen. Mhm. Aber mei, es klappt nicht alles, da kommen wir später auch noch zu. Ja, ansonsten Siri soll besser sein. Ich kann das jetzt nicht wirklich so also Siri hat jetzt das gleiche Niveau wie, der, wie das Diktieren auf WatchOS so. Mhm. Ich weiß nicht, was daran jetzt noch besser geworden ist, aber das fühlt sich zu inkrementell an, um es wirklich beurteilen zu können. Mhm. Split View habe ich ausprobiert auf meinem iPad Air. Ja, ich habe noch keinen echten Verwendungsfall dafür gefunden, weil so, ja, da okay. irgendwie ein Video gucken und Twitter irgendwie nebenher offen haben, kann man machen. Meine Video-Apps unterstützen das allerdings nur so leidlich. So, irgendwann bleibt dann das Video stehen. Und ja, also das Gefühl ist da an der Stelle, ist eine nette Idee, aber bis die Apps das alles so rund unterstützen, da dauert es noch ein bisschen. Mhm. Und Picture in Picture habe ich noch gar nicht ausprobiert. Also da habe ich, glaube ich, auch keinen Player, der das kann. Mhm. Ja. Was für mich noch interessant und gut ist, sind die ÖPNV-Geschichten in Apple Maps. Mhm. Da wird ja Berlin unterstützt, was ja meine Heimat ist derzeit. Allerdings ist es auch, glaube ich, die einzige deutsche Stadt, die da unterstützt wird. Ja, ich glaube auch. Ja. Und ansonsten die neue Notes-App. Man kann jetzt auch irgendwie Bildchen und zeichnen und Checklisten und so. Mhm, ja. Oh. Sehr, sehr schön. Ist halt irgendwie alles auch so halbgar, gerade weil, gerade bei der Notes-App zum Beispiel, da bräuchte man halt auch den Mac-Counterpart und der kommt halt erst mit El Capitan. Mhm. Aber, ja. Ja, ja, so ein bisschen ungleichmäßiges Release-Schedule ist da am Start. Ja, da sagst du was. Da können wir nämlich auch gleich zum nächsten Punkt überleiten. WatchOS 2 sollte ja mit iOS 9 zusammen rauskommen. Und dem ist nicht so. Und Apple hat dann tatsächlich am Release-Tag gesagt, oh ja, haben wir jetzt verschoben, weil wir haben noch einen Bug gefunden. Ja, was schon krass ist, weil normalerweise, also dass sie das dann wirklich so am Tag sagen, die haben wohl damit irgendwie gerechnet, dass sie den noch gefixt kriegen. Und oder sie haben ihn so spät gefunden tatsächlich. Aber oh, das kann natürlich sein. Das Ding ist halt, glaube ich, also der muss auch gar nicht so super kritisch sein. Das Ding ist einfach nur, dass dieses Watch-Updaten ein so riesiger Act ist, dass man das den Leuten eigentlich nicht zweimal kurz hintereinander zumuten kann. Ja, stimmt. Vielleicht ist es auch so in der Update-Experience selber irgendwas. Hm. Und du kriegst ja Watches, die sich gefressen haben, eigentlich kaum noch entbrickt wieder. Ja, das stimmt. Wer weiß. Ja, für uns ist es natürlich ein bisschen unschlau jetzt, weil das Rules-Update mit der nativen Watch-App fixt auch Probleme für iOS 9 und wartet quasi auf Freigabe. Und es wird natürlich nicht freigegeben, bevor nicht WatchOS 2 draußen ist. Dementsprechend sind wir da gerade so ein bisschen im Limbo. Ja, so. Marcel hat ein bisschen geflucht, weil er halt gesagt hat, hätte ich doch noch erst ein nur iOS 9 Update reingeschoben und das Watch nachher, aber hey, da kannst du ja nicht damit rechnen, dass Apple dann so nur die Hälfte von dem ausrollt, was sie machen wollten. Tja, ja, da kann man nur sagen, alle, die jetzt iOS 9 haben und mit Rules sich gerade Schwierigkeiten, wir können da jetzt auch gar nichts machen, es tut uns furchtbar leid, aber also uns sind die Hände gerade gebunden. Und das Problem unter iOS 9 ist, dass man die Tasten nur hintereinander drücken kann. Also dass irgendwie nicht, dass Multitouch nicht richtig funktioniert von Rules. Und ja, das ist irgendwie ein relativ einfacher Fix, aber wie gesagt, er wartet jetzt gerade im App Store darauf, dass Apple da sagt, dürft ihr. Ja, und wie lange ist das jetzt schon? 2 Tage. Seit vorgestern warten wir alle gespannt auf WatchOS. Was genau da ist, weiß keine Sau. Nee. Aber es ist halt irgendwie, also es ist total ungünstig aus jeder Sicht, glaube ich. Mhm. Also aus Entwicklersicht sowieso, aus Apple-Sicht und ob Benutzer dann nochmal so aufmerksam drauf werden, wenn jetzt dieses Watch-Update kommt, ist auch so eine Frage. Mhm. Ja. Naja, wir warten ab und sind leicht frustriert. Ich bin allerdings noch mehr frustriert und das Warum, erkläre ich jetzt. Das wird jetzt eine längliche Jammergeschichte. Also, wer nicht auf sowas steht, kann vorspulen. Es begab sich zur iOS 9 Beta 2. Das ist schon ein Weilchen her, dass mein Telefon plötzlich seltsame Dinge machte. Nämlich hat irgendwie in periodischen Abständen der Touchscreen plötzlich nicht mehr funktioniert. Das heißt, man hat darauf rumgewischt, aber es passierte nichts mehr. Man konnte es nicht mehr entsperren. Und man musste es dann ein bisschen liegen lassen, an, ausmachen ein paar Mal und dann ging es wieder. Ja, und ich dachte mir, wahrscheinlich ein iOS-Beta-Problem. So, weil passiert ja, dass solche Sachen passieren. Gut, hoffentlich fixen sie es in der nächsten Beta. Ja, Beta 3 kam, sie haben es nicht gefixt. Beta 4 kam, sie haben es nicht gefixt. Und ich wurde langsam so ein bisschen ungehalten darüber, wie schlecht die Softwarequalität bei Apple ist. Bis ich jetzt allerdings im Golden Master immer noch den gleichen Bug, in Anführungszeichen, habe. Mhm. Lustigerweise ist es nicht nur so, dass der Touchscreen manchmal nicht funktioniert, sondern ab und zu flackert er dann auch am oberen Rand weiß. Oh. Ja, also ganz seltsam. Und in ganz seltenen Fällen generiert er selbst Touches. So, also du hast es irgendwie offen und dann drückt es irgendwie was rum auf der Tastatur und schreibt irgendwas. Das ist so richtig so Ghost Phone. Nun ja, aber wie gesagt, Golden Master hatte das Problem immer noch und dann dachte ich mir, vielleicht ist es ja doch kein Softwareproblem. Guckst du mal im Internet, ob auch, also ich hatte vorher noch schon im Internet geguckt, ob andere Leute mit iOS 9 das Problem haben und im Developer Support Forum war da auch ein paar. Dementsprechend war ich dann noch bestärkter darin, dass es ein iOS 9 Problem ist. Jetzt habe ich allerdings zum Golden Master mal gesucht, ja, haben dann auch Leute das Problem, die iOS 8 haben und in der Tat, ja, es gibt auch Leute, die mit iOS 8 die das Problem haben und es scheint ein Hardware-Problem zu sein. Aha. Ja. So weit, so albern. Ich habe also jetzt monatelang mit meinem Telefon rumgedingst, sinnlos und hätte schon tauschen lassen können. Es ist jetzt allerdings auch, seitdem ich mir dessen bewusst geworden bin, dass es ein Hardware-Problem ist, noch schlimmer geworden. Also ich kann mein Telefon gerade so gut wie nicht benutzen. Aber ich hatte zumindest jetzt einen neuen Lösungsansatz, nämlich mal bei Apple Bescheid sagen und ich hätte gerne ein neues Telefon. Traf sich auch ganz gut, weil zum 16., als iOS 9 rauskam und mir das bewusst wurde, ist auch genau die Garantie von meinem iPhone noch 2 Tage quasi gelaufen. Insofern alles gut, dachte ich. Ich also ganz fröhlich den Apple-Chat-Support aufgemacht und gesagt, ja, hier, Problem. Dann war der erste Stolperstein, dass auf meinem Gerät ja schon iOS 9 installiert ist. So, und das war halt vormittags und iOS 9 kam nachmittags und da musste ich nochmal iOS 8 installieren, um irgendwie auch klar beweisen zu können, das ist ein Hardware-Problem. Gut. Okay. Habe ich gemacht, habe ich wieder auf den Support-File geklickt, nochmal mit Apple gechattet, dann waren wir uns einig, okay, ist ein Support-File, du kriegst ein neues Telefon. So, dann sagte ich, ja, wie geht's denn am schnellsten? Vermutlich einfach, wenn ich im Apple Store ein neues abhole. In meiner Naivität. Ja, sagt er, ja, mach einfach einen Termin aus in Berlin und geh dahin und dann kriegst du ein neues, wenn du die ID hier angibst. Ja, kein Ding. Ich mache also den Chat zu, versuche im Berliner Apple Store einen Termin auszumachen. Erster Fehler, nämlich da kriegt man nur Fehlermeldungen, dass man in diesem Store keinen Termin ausmachen kann. Ich gehe mal davon aus, dass es einfach keine freien Slots gibt. Die Fehlermeldung ist so generisch, dass man nicht weiß, ob es ein Softwareproblem oder ein es gibt keine Termine, Problem ist. Aha. Gut, also wieder zurück in den Apple Support Chat, wo ich mich irgendwie seit Tagen aufhalte, glaube ich, gefühlt zumindest. Bescheid gesagt, ja, ich kriege keinen Termin im Apple Store, lass uns das doch lieber postalisch machen. Gut, füllt das alles aus. Irgendwie fragt nochmal die Details ab und sagt, ja gut, hier zahlst du irgendwie 30 Euro für Express und dann hast du es morgen. Ja, so, dachte ich mir, okay, wunderbar, machen wir so. Es vergeht ein Tag, ich bekomme eine Tracking-Nummer. In dem Tracking steht drin, ihr Telefon ist auf dem Weg, ist in der Zustellung. Zustellung kann dank Hermes irgendwie bis abends um 8 sein. gut. Dann sitze ich also da, traue mich irgendwie kaum aus dem Haus, weil ich Angst habe, mein Telefon zu verpassen. Und es kommt nicht. Und das wird 8 und das wird 9 und es kommt nicht. Gut, gehe ich also gestern irgendwie frustriert ins Bett, stehe heute Morgen auf, gucke, was Sache ist. Steht immer noch in der Zulieferung, seit irgendwie einem ganzen, also die ganze Nacht über. Frage also bei Hermes nach, was ist denn das Problem? So, dann antwortet mir Hermes erstmal, ja, hier kommt heute. Da dachte ich mir, okay, ja, Zusteller hat es irgendwie nicht mehr geschafft. Kann ja sein. Ich warte nochmal irgendwie und dann aktualisiert sich das Tracking auf, das Paket ist irgendwie delayed im Sub-Hub. So, okay. Dachte ich mir, okay, interessant, ich frage besser nochmal nach, was da los ist. Frage ich nach, was los ist, kriege ich die Antwort, ja, wir haben die Zustelldaten vom Absender nicht erhalten und dürfen das Paket noch nicht zustellen. What? Ja, genau, das war auch meine Reaktion. Gut, also bei Hermes war dann auch nichts mehr zu machen. Sie haben gesagt, ich soll mich an den Absender wenden. Gut, also wieder den Apple Chat Support aufgemacht, weil man muss ja immer sich im Hinterkopf behalten, ich verwende den Chat Support, weil ich habe kein Telefon. Ich habe kein Festnetztelefon und das iPhone ist kaputt. So, also mache ich den Apple Chat Support auf. Sag hier, ich habe ein Problem, Hermes, irgendwie sagt, ich will mich an euch wenden und das Telefon kommt nicht und ich hätte es ja gerne im Express gehabt und jetzt ist es aber schon 2 Tage irgendwie im Post-Nirvana und was machen wir denn? So, kommt als Antwort, ja, ich kann Ihnen da nicht helfen, da müssen Sie die Kollegen vom Telefonsupport anrufen. Sage ich, geht das nicht hier, ich habe kein Telefon. So, ja, nee, Sie müssen anrufen. Sie können mir auch eine Nummer geben, unter der Sie erreichbar sind. So, und ich so, ja, nein, mein Telefon ist kaputt. Das neue Telefon kommt mit der Post. Ihr könnt mich nicht anrufen, weil das Telefon ist kaputt. So, oh ja, das ist ja schade. Was machen wir denn da? So, gut. Ich also jetzt mit Mühe und Not einen Skype-Account reaktiviert und dann Skype benutzt, um den Telefonsupport anzurufen, der mir dann als erstes gesagt hat, er hätte gerne meine Nummer für Rückrufe, was ich natürlich dann auch nicht hatte, weil Skype. Ja, nun gut, aber es ging dann so weiter, um das mal abzukürzen, weil das ist ja auch langweilig, glaube ich, dass irgendjemand hat was verbummelt, technischer Fehler, wurde mir dann gesagt, und es kommt jetzt am Montag. So. Und wir hoffen jetzt. Ja. Wenn es nicht am Montag kommt, dann bekriege ich wenigstens meine Expressgebühr zurück. Das ist ja auch schon mal was. Naja. Aber, ja. Seufz. Ja, so ja, ist liebe es Kinder. Mit der Telekom. So ist es mit der Telekom, genau. Die Telekom kann gar nichts dafür, ausnahmsweise. Ach nee, war ja Apple. War ja Apple. Das klingt wie ein also es tut mir leid, wenn ich da jetzt gemein bin, aber ich bin verbittert, aber es klingt wie die Stories, die man von der Deutschen Post her kennt. Ja. Und so, bevor sie zur Telekom wurde. Ja, genau. So, also was damals bei RTL bei Wie bitte lief. So diese unsere Freunde von der Telekom, weißt du schon. Ja. Ja. Die Telekomiker. Nun ja. Ja, Apple Support kann man derzeit nur eingeschränkt empfehlen, scheint mir. Ja, komisch. Sind die trotzdem immer noch so nett? Es geht. Also die Chat-Menschen sind immer sehr nett und professionell. Sie fragen auch immer, ob sie einen duzen oder siezen sollen als erstes. Das habe ich mittlerweile schon so drin, dass ich, bevor er überhaupt was schreibt, schon schreibe, sie dürfen mich duzen. Dann fragt er, darf ich sie duzen? Und dann merkt er, dass ich schon geantwortet habe. Ja, also Chat ist immer eine angenehme Erfahrung. Telefon war jetzt irgendwie zweimal so halb gut. So, also man merkt ganz deutlich, dass sie eben so ein Deeskalationsskript haben. Und selbst wenn man da professionell und freundlich anruft und sein Problem schildert, gehen sie immer durch die Deeskalationsphase durch mit, ich verstehe Ihr Problem und das ist natürlich nicht schön, dass Ihnen das passiert. Und ich versuche jetzt alles Mögliche, um Ihnen zu helfen. Und ich denke mir so, ja, gut, ich verstehe, dass du deeskalieren musst und irgendwie das alles in deinem Skript steht, aber ich will eigentlich nur, dass was passiert. Und nicht irgendwie eine Viertelstunde lang irgendwie besänftigt werden. Naja. Ja, es war früher war alles besser. Das nur am Rande. Ha! Sehr lustig, weil ich habe mir gerade einen unterm Steve hätte sowas nicht gegeben für Kniffen. Ja, ich weiß nicht, ob es mit Steve zu tun hat. Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, wie groß die Firma mittlerweile ist und ja, welches Volumen da an Support anfällt. Ja, es ist krass, wie sehr immer noch die linke Hand und die rechte Hand bei Apple. Das ist echt so, normale Support-Menschen können dir mit technischen Problemen fast nicht weiterhelfen. Ja, dazu übrigens eine lustige Geschichte. Ich wurde am Telefonsupport gefragt, wie ist denn Ihre E-Mail-Adresse? Und ich sagte, at mac.com. Und er meinte, at web.com. Und ich sagte, nein, mac.com. So die E-Mail-Adresse, die ihr so macht von Mac. Also, okay. Heieiei. Ja, ja. Man hätte wohl iCloud.com sagen müssen, das hätte vielleicht geholfen, aber ja. Gut, damit genug von verbitterte Menschen erzählen über ihren Telefonsupport. Telefonsupport. Sehr und, schön. Genau. Und wir kommen zu dem Konsum. Ja, heute das Gegenteil von Konsum sogar. Nein, also wenn du auf den ersten anspielst, das ist ja Peace, ein Adblocker und der kostet ja was. Insofern muss man den schon konsumieren erstmal. Das stimmt. Ja, aber dann muss man keine Werbung mehr konsumieren. Selbst sich des Konsums zu verweigern, kostet heutzutage Geld. Das ist der Kapitalismus. Irgendwie kriegt er dich immer dran. Ja. Nee, aber Marco Arment, wenn man so schon sagt, ich will immer Armand sagen, aber jetzt ist er mir irgendwie am Wochenende eh schon, also ja doch, die letzten paar Tage eben ein paar Mal über den Weg gelaufen auf der Excel. Ich muss mich am Riemen reißen. Genau, also Arment hat einen Content-Blocker irgendwie veröffentlicht, der heißt Peace und der basiert auf der Ghostery-Datenbank. Das kennt der eine oder andere vielleicht, oder die eine oder andere. Das? Ghostery ist auch eine Browsererweiterung im Wesentlichen und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht nur Ads blockt, sondern auch Tracker und dir dann auch anzeigt, wie viele Tracker sie jetzt blockt, zumindest wenn du das so einstellst. Das bedeutet, der zeigt dir dann irgendwie an, ja, hier irgendwie 20 Tracker auf dieser Webseite gefunden und geblockt. Ah ja, schön. Ja. Und die Datenbank von denen ist ganz gut und die benutzt der Marco jetzt auch für seinen Peace. Und ich muss sagen, ich bin ganz angetan soweit. Ich konnte es bisher ja nur auf dem iPad testen, aber da hat es schon ganz gut performt. Und hat noch so ein paar Features, die ich auch sehr gut finde. Unter anderem kann man auch einstellen, dass automatisch Kommentare geblockt werden. Oh. Was ja auch so eins meiner Pet Peeves ist dahingehend. Und hat außerdem so ein paar Erweiterungen, so dass man, also einerseits kannst du URLs gleich in einem Sheet aufmachen in Peace, also das ist ganz praktisch für Apps, die eine eigene Webview quasi haben, da kannst du dann auch den Adblocker benutzen, gleichzeitig gibt es dann auch so ein eins für Open ohne Peace, falls irgendwas gefiltert wird, was du nicht gefiltert haben willst und ja, und halt die Einstellungen. Aber so an sich ist das eine runde Sache. Es gibt nicht viel dran rumzudrehen und tut, was es soll. Und man merkt halt echt deutlich, dass die Webseiten wesentlich schneller laden. Cool. Und Marco ist jetzt jemand, erstens, von dem er Qualität gewohnt ist und dem er es auch gönnt. Ja. Der ist schon sehr geschäftig. Genau, es gab natürlich auch dann die ersten Unkenrufe gleich von Seiten von Gruber, weil in der Ghostery-Datenbank halt auch The Deck geblockt ist, was ja Gruber auf Daring Fireball benutzt und dann hat irgendwie Marco auch gleich einen Blogartikel geschrieben, ja, dass er da jetzt keine Ausnahme für seine Freunde machen wollte und das irgendwie aus der Datenbank rausnehmen, aber man kann das in der nächsten Version kann man dann einstellen, was man blocken will und was nicht. Auch eine gute Tradition von Marco, Blogartikeln auf größere und kleine Shitstorms in der Tat, reagieren. In der Tat. Ah, sehr schön. Ja, aber an sich Peace kann man empfehlen und kostet irgendwie 3 Dollar. Und, mutig. Gut. Ja. Finde ich gut. Ja, ist natürlich ein bisschen ironisch, irgendwie für was zu zahlen, mit dem du anderen die Einkünfte abgräbst, aber ja, so viel kognitive Dissonanz muss man, glaube ich, aushalten in dieser modernen Welt. Ja, ist wahr. Also, ja, das ist ein schwieriges Thema, aber Werbung ist halt so, Werbung ist nicht so ehrlich, dass sie von vornherein hergeht und sagt, okay, das ist die Art, wie du bezahlst, das ist der Preis, den du fürs Konsumieren von diesem Content zahlst, sondern Werbung springt dich an und versucht dich irgendwie zu erwischen und möglichst in deinem Face zu sein. Und deswegen ist es okay, finde ich, sich gegen Werbung zu wehren. Es muss irgendwie ein anderes Geschäftsmodell her, das das ersetzt, aber das ist in meinen Augen ein grundsätzliches Problem. Also ich sehe da gar keinen Grund, sich irgendwie schlecht zu fühlen, weil man Werbung blockt. Ja, ja. Es ist auf jeden Fall schwierig, dann einen Kompromiss zu verhandeln, glaube ich. Und die ganze Diskussion, die da gerade so stattfindet, ist durchaus interessant. Und solange sie konstruktiv bleibt, ist das, glaube ich, auch ganz hilfreich. Also ich habe jetzt gesehen, dass CNET zum Beispiel schon keine Videos mehr abspielt, wenn man einen iOS 9 Content-Blogger irgendwie installiert hat und dann so einen Banner macht, also so ein Pop-up macht mit, du hast einen Content-Blogger installiert und deswegen geht hier nichts. Also ich denke, da gibt es jetzt witzig. Auch nicht konstruktives Wettrüsten. Witzig, witzig, die Kontertechnologie. Ja. Nun ja, aber ja. Genug zu Content-Blockern und noch ein anderes Konsumthema. Ja, ich habe auch was konsumiert. Ich habe versucht zu konsumieren, weil ich bin in technische Schwierigkeiten gelaufen. Ich bin auf ein Spiel gekommen über Zoe Quinn. Und Zoe Quinn spinnt gerade total auf dieses Spiel. Es nennt sich Undertale. Das ist so... es kommt daher wie ein typisches Retro-RPG. Es hat die 8-Bit-Musik, es hat die 8-Bit-Grafik mit großen Pixeln und kleiner Palette. Du läufst rum in einem labyrinthartigen Gängesystem. Ich konnte jetzt die Demo davon spielen. Die Demo ist halt so, kommt mit dem Disclaimer, das ist nicht das fertige Spiel und das ist eine alte Version. Wie gesagt, das Kaufen habe ich nicht geschafft, da bin ich in technische Schwierigkeiten gelaufen. Was die Demo total toll macht und was auch so der Grund ist, warum Zoe Quinn so drauf abgeht auf dieses Spiel, die Demo enthält relativ viele so intelligente Scherze und allein, also in Spielmechanik. In Spielmechanik gegossene Scherze. Und allein schon das Tutorial, das kommt daher und du wirst eigentlich nur verarscht. Also du gehst erstmal raus aus deinem Zimmer, da steht da eine Blume und sagt zu dir, hey, I'm Flowey the Flower und hier im Verlies, da haben wir uns alle lieb und du kannst dich heilen, indem du, keine Ahnung, Love Pellets oder so auffängst. Hier, fang mal Pellets von mir und dann fliegt so ein Ding auf dich zu. Wenn du das einsammelst, dann kriegst du Schaden. Die Blume sagt, haha, du Noob, ich hab dich gerade angeschossen und jetzt bringe ich dich ganz um. Wird zu einer total fiesen Riesenblume mit Zähnen und greift dich an. Du wirst aber sofort von dem eigentlichen Tutorial-Führer gerettet, der dich dann durchs Tutorial durchführt. Und das geht dann los, indem du in ein Zimmer kommst. Da sind drei Schalter und der sagt so, okay, manchmal musst du Schalter umlegen. Ich habe die Schalter mal markiert, die du umlegen sollst. Und dann sind zwei von denen mit riesen Pfeilen markiert, die du klicken musst. Und der dritte, den du nicht klicken sollst, der geht gar nicht. Der lässt sich gar nicht schalten. Und wenn du die zwei markierten schaltest, dann sagt er, ja, super, ganz toll gemacht. Komm mal mit, nächstes Zimmer. Hier lasse ich dich mal alleine denken. Und dann hast du, das ist links-rechts geteilt, links hast du so einen Schlangenliniengang und rechts steht ein Schild an der Wand, das linke ist das Blueprint fürs rechte und du hast Spitzen, überall Spitzen im Boden. Und das ist klar, dieser Schlangenlinie ist der Weg, den du rechts gehen musst. bevor du losgehen kannst, sagt er, ah, weißt du was, ich nehme dich doch lieber an die Hand. Nimm dich an die Hand und führ dich da durch, durch dieses total Bumperl-Rätsel. Hm. Und das ist so, das Gefühl ist so lustig. Das ist so ein, ja, ich lass dich jetzt mal machen. Nee, doch nicht. Das nimmt so diese Tutorials ein bisschen auf die Schippe, die sagen so, okay, jetzt drück mal A, um zu hüpfen. Dann drückst du einmal A. Ja, ganz toll hast du das gemacht. Du hast gehüpft. Du bist gehüpft. Das ist ja super. Ja, Ende vom Lied ist, der gibt dir dann ein Handy und haut ab und sagt, ja, geh aber ja nicht aus diesem Zimmer raus. Und dann bist du auf dich allein gestellt und gehst aus dem Zimmer raus. Im nächsten Moment klingelt das Handy. Du bist doch nicht aus dem Zimmer rausgegangen, oder? Ich will nur, ich rufe nur an, so, ich brauche ein bisschen länger, aber geh nicht aus dem Zimmer raus. Ich bin gleich wieder da. Und das ist so, ja, es ist so ein überbeschützender Elternfigur, die da dargestellt wird. Und das andere, was ich noch zu dem Spiel sagen wollte, also das Tutorial ist sehr lustig und es geht in dieser Art mit kleinen Witzen weiter. Du musst nie kämpfen. Also du kannst ja aus jedem, du kannst aus jedem Kampf rauskommen, indem du die richtigen Aktionen machst. Also es gibt so Galert-Quallen, mit denen musst du ein bisschen tanzen, bis du dann wieder weitergehen kannst. Und das ist auch eine interessante Mechanik. Dass ja, du kannst auch das komplette Spiel ohne einmal zu kämpfen schaffen. Ah, das ist in der Tat interessant. Ja, die Spielmechanik an sich im Kampf ist, wenn du im Kampf eine Aktion gemacht hast, die jetzt nicht den Kampf gewinnt, hast du ein kleines Herz in der Mitte von so einem winzigen Kasten. Und von oben oder von der Seite fliegen irgendwelche Schüsse auf dich. Oder hüpft ein Frosch auf dich und du musst halt mit deinem Herz rumfahren und denen ausweichen. Das ist so ein Minispiel, so ein Mini-Action-Spiel, mit dem du dann verhinderst, dass du Hitpoints verlierst. Verstehe. Ja, ich bin leider noch nicht weit, aber ja, Zoe Quinn sagt, es ist toll, ist eigentlich schon so für mich ein Blindkauf. Es kostet Zehner, also $10. Mhm. Ja, kann man sich auf alle Fälle mal anschauen. Wo du gerade Zoe Quinn sagst, fällt mir auch noch was ein. Weil ich habe nämlich letzte Woche ein neues Spiel gespielt. Das heißt Super Hypercube. Und das, da hat unter anderem Phil Fish seine Finger mit drin, der irgendwie auf der XOXO die ganze Zeit zusammen mit Zoe Quinn rumgelaufen ist. Deswegen fällt mir das gerade ein. Und Super Hypercube ist ein Virtual Reality-Spiel für die Sony VR, PlayStation VR heißt es hier mittlerweile. Das heißt ja nicht mehr Project Morpheus? Mhm. Morpheus? Ja. Morpheus heißt es, oder? Hieß es. Da weiß ich nicht. Genau, also für die Sony 3D-Brille, die jetzt Sony PlayStation VR heißt, gibt es dieses Spiel noch nicht, aber es gab es eben ausgestellt auf der XOXO und das ist ein großartiges Spiel. Man setzt sich diese Brille auf und fliegt dann quasi so durch ein Starfield, also ein Sternfeld und hat am Anfang einen Würfel. Diesen Würfel kannst du in alle drei Richtungen drehen. Was noch ein bisschen sinnlos ist, weil er ist ja in allen Richtungen gleich groß. So, aber du kannst ihn drehen. Und der Witz ist jetzt, dass du quasi auf so Platten oder Wände zufliegst, in denen ein Loch ist. Mhm. Und natürlich ist das Loch erstmal viereckig, so, weil du hast ja einen Würfel und musst durchpassen. Und wenn du dann durch dieses Loch durchgeflogen bist, dann bekommst du einen Würfel an einer zufälligen Stelle hinzu. Das heißt, dein Gebilde besteht dann aus zwei Würfeln, was auch noch regelmäßig ist, weil das ist dann natürlich deine Stange mit Seitenlänge 2. Mhm. So. Und dann kommt natürlich ein Loch. Aber da ist jetzt schon die erste Entscheidung, ist das jetzt ein viereckiges Loch oder ist das ein Quaderloch? Und in welche Richtung ist es gedreht? Und dann musst du nämlich dein Gebilde so drehen, dass es durch dieses Loch durchpasst. So. Und der Witz ist halt jetzt, dass du nach jedem Loch, das du durchfliegst, irgendwie einen Würfel an einer zufälligen Stelle hinzubekommst. Dadurch wird dein 3D-Gebilde halt immer unregelmäßiger aus allen verschiedenen Perspektiven. Und es wird immer schwieriger, quasi das so hinzudrehen, dass es als 2D-Abriss durch dieses Loch durchpasst, das auf dich zukommt. Es ist also so ein bisschen wie Tetris, nur umgekehrt. Und in 3D. Aha. Und 3D-Tetris. Ja, und das ist echt super. Das Sounddesign erinnert mich sehr an Rays. Mhm. Also es hat so dieses richtige, wenn du was machst, dann bestätigt es dich mit so Hi-Hats und es fühlt sich richtig energisch an. Und auch das VR macht total viel Sinn, weil du siehst halt vor dir diesen Würfel oder dieses Gebilde und der verdeckt halt das Loch, so auf das du zufliegst. Und dann musst du halt so auf die Seite gucken, zu gucken, wie sieht's denn da hinter dem Ding aus und kannst da dann das Ding so hindrehen, dass es passt. Das macht alles total viel Spaß und ist eine sehr, sehr einnehmende Wahrnehmung. Ich habe gerade ein deutsches Wort für immersive gesucht. Ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt, aber also man ist da sehr gefangen. Wo in dieser man eintaucht. Welt. Ja, ja. Sehr, sehr cool. Witzig. Kommt. Das erinnert mich spontan an Blockout. Das war so eine Art 3D-Tetris, das komisch und schwer zu kapieren war, aber das ich auf dem Atari Lynx gezockt habe. Oh. Eieiei, uraltes Zeug. Ja. 3D-Tetris in umgekehrt. Ja, kommt nächstes Jahr zusammen mit der PlayStation VR-Brille wahrscheinlich. Release-Date ist noch unklar. Genau. Außerdem habe ich gesehen Tacoma und Firewatch, beides großartige Titel, auf die ich mich sehr freue und die beide sehr toll werden. Tacoma, das neue Projekt von den Gone-Home-Leuten, wo du auf einer Raumstation quasi Gone-Home spielst sozusagen. Und Firewatch, das Projekt von Camposanto, das von Panic gepublished wird, das so ein bisschen, so Adventure, First-Person-Adventure-Style-Exploration-Dings ist, was auch sehr schön ist. Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt. Die werden beide super. Cool. Ja, ansonsten sind wir dann auch schon am Ende der Agenda angelangt für heute. Jo. Ja. Ja, wir haben auch genug erzählt. Ich denke schon. Wir haben eine ganz ordentliche, durch meine Support-Geschichte habe ich irgendwie die Zeit. Eine Filler-Episode. Ja. Oh, dass ich das noch erleben darf. Ja. Dass wir mal Filler-Episoden. Ach ja. Die nächsten Fanboys fangen wir einfach an mit Previously on Fanboys. Genau. Die nicht endende Saga meines iPhones können wir wahrscheinlich als Fortsetzungsgeschichte. Oh. Hoffentlich nicht. Oh ja. Hoffentlich habe ich nächstes Mal wieder ein iPhone und kann das dann auch verwenden, um diese Sendung zu produzieren, weil jetzt muss ich das alles ohne iPhone machen und ich habe ja so diese spezielle App, um meine Fanboys-Folgen automatisch zu generieren. Das geht jetzt alles nicht. Noch mehr Aufwand alles hier. Oi. Nun ja, aber wie gesagt, die Agenda ist zu Ende und das bedeutet dann auch für uns, dass wir uns verabschieden und euch eine schöne Restwoche wünschen. Jo, servus. Tschü, tschü. Jeb Bush smoked some weed. 40 years ago, I smoked marijuana. I'm sure that other people might have done it, may not want to say it. But 40 years ago, I smoked marijuana. Say it. I'm sure that other people might have done it, may not want to say it. In front of 25 million people. I say it. My mom's not happy that I just did. Marijuana. As it relates to my brother, there's one thing I know for sure. He kept us safe. Marijuana, marijuana, marijuana, marijuana, marijuana, marijuana, marijuana. That's true. Marijuana, marijuana, marijuana, marijuana, marijuana, marijuana, marijuana. That's true. Very high energy, Donald. Very, very, very, very, very high energy, Donald. That's true. Very high energy, Donald. Very, very, very, very, very, Donald, Donald. Marijuana, very marijuana. That's true. Very marijuana.